und Herziehen jagt die Straßen aus der Stadt. In den Straßen legt der Staat uns in Feuer und Flamme. Und ich will noch mehr Ruhe und will vorbei. Ein kleines Hotel, wo Sonne und Mond scheint und wo Sonne den Mond nicht vertreibt. Vorsichtig, wirklich bleibt es heute anders schlau. Schau an allem, was sich ändert, dann kauft man investiert. Dass du dich nicht, aber die Welt sich muss im Staat langfristig ärgern. Denn in allem, was sich ändert, haben Kauffrauen investiert. Ziel ist dein Kopf und der bewegt die Hände. Die zwei denken plötzlich mit nach, weil Straßen sich verändern und warten. Alles bis auf Klassiker in Atem. Wenn du sie fertig machen willst, lass dich nicht mit ihnen ein. Wenn du nicht mit ihnen fertig wirst, lass dich nicht mit ihnen ein. Was ist größenwahnsinnig und braucht Kunden und hat Kunden. Und nur die lassen über ihren Verlust noch mit sich reden. Ziel ist dein Kopf und der bewegt die Hände. Die zwei denken heute mit nach, weil Straße sich verändert und ansagt, dass gestern sich ab heute vergisst. Ich will noch mehr Ruhe und will vorbei.